Der Bund, vorher nur Italienern und deren Freunden ein Begriff, war plötzlich Millionen Haushalten in ganz Amerika bekannt. Dann verschwanden die ersten Kinder. Am 2. August betrat Antonio Manino, der 8-jährige Sohn eines erfolgreichen Handwerkers, ein Süßwarengeschäft an der Ecke Amity und Emmett in Brooklyn. Er besah sich die Auswahl an Bonbons und Brause und suchte die, die er am liebsten mochte, für seine Freunde aus. Er bezahlte mit einem glänzenden 50-Cent-Stück. Vor dem Laden wartete der 18-jährige Angelo Cucozza, der für Antonios Vater arbeitete. Als der Kleine herauskam, rief Cucozza nach ihm: »Los jetzt, Toni, wir müssen weiter.« Mit seinem Freund verschwand der Junge am Ende der Straße in der Dunkelheit. Danach sah ihn niemand mehr. Als Tonis Vater die ersten Briefe von der Black Hand erhielt, wurde die Entführung zur Sensation. Zeitungen in Newark und Baltimore machten groß mit der Geschichte auf. Chicago, Los Angeles und andere Städte folgten. Ganz New York in Aufruhr durch jüngste Gesetzlosigkeit, polterte der St. Louis Dispatch. Als ein Journalist versuchte, Vincenzo Manino unweit seines Hauses zu fotografieren, ging dieser in die Luft. »Mein Bild darf nicht in die Zeitung«, schrie er den Fotografen an. »Das wäre mein Todesurteil. Die wüssten alle, wer ich bin, und jeder könnte mich erledigen.« Danach legte Manino sich ins Bett und blieb dort eine Woche, umsorgt von seiner Frau. Die Angst der Familie und die wachsende Furcht der anderen nährten sich gegenseitig.